Diskussion. Weihnachten ist nicht das Fest der Liebe, sondern das Fest des Konsums. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Konsumrausch. Geschenkeberge oder wertvolle Zeit mit der Familie. Stressige Weihnachtsvorbereitungen. Bescherung als schöne Tradition. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Ich bin keinesfalls der Meinung, dass Weihnachten nur noch das Fest des Konsums wäre. Es ist und bleibt das schönste Fest, für kleinere Kinder die Krönung des Jahres mit einer besonderen Stimmung. Die Straßen sind warm beleuchtet, Weihnachtsmusik liegt in der Luft und es duftet überall nach Glühwein. Die biblische Weihnachtsgeschichte ist wunderschön und es hängen so viele Traditionen an diesem Fest. Wann ist die Familie sonst ohne Pause 3 Tage lang zusammen? Es macht einen Riesenspaß, Plätzchen zusammenzubacken und nicht einfach zu kaufen. Auf den Einkaufsstraßen sieht man nur Menschen mit vollen Tüten in den Händen. Weihnachten ist nur noch ein einziger großer Konsumrausch. Weihnachten wird dann zum Konsumfest, wenn man es zu einem macht. Es kommt schließlich nicht darauf an, möglichst viel Geld bei dem Weihnachtsfest auszugeben. Ich glaube, die Ein-Geschenk-pro-Person-Regel kann Weihnachten retten. Viel wichtiger ist es, dass die Familie neben dem Tannenbaum am Wohnzimmertisch sitzt und Mensch ärgere dich nicht oder andere Gesellschaftsspiele bis Mitternacht spielt. Im Mittelpunkt des Festes sollten statt Konsum schöne Erinnerungen stehen. Jeder kann glückliche Momente im Familienkreis erleben, sei es ein Spaziergang mit Opa durch die Winterlandschaft oder ein gemeinsames Singen am Kamin. Man sieht in der Adventszeit nur gestresste Gesichtsausdrücke. Jeder hat es eilig, weil er noch 100.000 Geschenke besorgen muss. Ich denke, Weihnachten bedeutet sehr viel Stress. Nein, das stimmt gar nicht. Ich sehe eher fremde Leute, die sich auf der Straße unter der Weihnachtsbeleuchtung anlächeln. Das gibt es sonst nie im Jahr. Und ein weiterer Aspekt ist, dass es bei der ganzen Schenkerei nicht um Stress gehen muss, sondern um das gemütliche Zusammensein. Ich denke vielmehr, Menschen haben ein schlechtes Gewissen, weil sie ihren Geliebten nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das wollen sie mit teuren Geschenken wiedergutmachen. Das sehe ich anders. Wir haben alle das Bedürfnis, unsere Liebsten an Weihnachten zu beschenken. Und da will nicht jeder nur eine Kleinigkeit kaufen. Das ist doch gut, oder?